Etwas ändert an sich selbst. Manchmal solltest du, wolltest du überwinden, eben überwinden, und zwar dich selbst. Manchmal sollte ich, wollte ich bezwingen, jemanden bezwingen, und zwar mich selbst. Manchmal sollten wir, wollten wir beginnen, einfach beginnen an uns selbst. Manchmal muss man, will man etwas ändern, wirklich etwas ändern an der Welt. Denn manchmal muss man, will man etwas ändern, wirklich etwas ändern an der Welt. Voran! Würdest du wollen, aber du willst nicht ändern, was nur du ändern kannst. Aber anders läuft's nicht, wenn du wolltest, hättest du dürfen, doch du darfst nicht denken, es geht von allein, denn so ist es nicht. Und hättest du Kraft, würdest du kämpfen, doch du kämpfst nicht. Du gibst dir nicht einmal die Mühe und du willst nichts. Wenn du es solltest, müsstest du tun, und dann tust du, was man dir sagt, aber nicht mehr. Du hast keinen Mut zur Veränderung und noch so viele Ideen. Denn manchmal muss man, will man etwas ändern, wirklich etwas ändern an der Welt.